Moralische Autorität als Ökosystem. Ich habe einmal mit dem Präsidenten eines Landes der Dritten Welt gearbeitet, in dem seit Jahren Krieg herrscht und Korruption, Gewalt und Aufstände an der Tagesordnung sind. Der neue Präsident war ein Mann mit sehr viel Mut. Er trat kühn für die Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit und der Verfassung ein und weigerte sich, mit Terroristen und terroristischen Organisationen zu verhandeln. So erwarb er sich immer mehr Vertrauen und wurde sehr beliebt. Ich fragte ihn, was für ein Vermächtnis er hinterlassen wolle, damit seine Arbeit weitergehen und institutionalisiert würde. Während unseres Gesprächs wurde ihm immer klarer, dass persönliche moralische Autorität nicht ausreicht. Er erkannte, dass sowohl visionäre als auch institutionalisierte moralische Autorität unerlässlich waren, damit sein Volk sich mit seiner Vision von Frieden durch Rechtsstaatlichkeit und von Wohlstand durch synergetische, auf die Suche nach dritten Alternativen ausgerichtete Kommunikation identifizieren konnte und die fundamentalen Prinzipien in den Regierungsstrukturen und Systemen verankert wurden. Dann konnte sich allmählich eine bürgerliche Gesellschaft mit einer eigenen kulturellen moralischen Autorität entwickeln, wo die Normen und Sitten die Rechtsstaatlichkeit aufrechterhalten, präventives Denken und auf Vorbeugung ausgerichtete kommunale Polizeistrategien fördern und die Bedürfnisse des Volkes im Hinblick auf die Wohlfahrt, Bildung und Erziehung erfüllen würden. Er erkannte, dass das Grundmodell, auf dem der achte Weg, die innere Stimme finden und andere dazu inspirieren, ihre innere Stimme zu finden, beruht, diese vier Formen der moralischen Autorität integriert. Kulturelle moralische Autorität entwickelt sich immer nur ganz langsam. Das war überall auf der Welt so, auch in den USA. Trotzdem ist es nützlich zu begreifen, dass die vier Formen der moralischen Autorität ein Ökosystem bilden, dass sie, wie bei einem physischen Ökosystem, alle miteinander zusammenhängen und interdependent sind. Die Essenz der Weisheit besteht darin zu erkennen, dass alle Dinge miteinander verbunden sind.